belohnen für eure Anwesenheit. Bismillah, Alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala khayri khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alles Gute mit Allah. Allahs Segen und Heil seien auf dem Besten der Geschöpfe Allahs und auf jedem, der ihm mit ihm befreundet war und jedem, der ihm folgt, bis an den Tag der Auferstehung. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, haben wir über die Beziehung der Ansar zu den Muhajirin gesprochen. Und wir haben einen Satz von Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, zuletzt zitiert, und er verdient es, dass wir ihn noch einmal erwähnen. Und zwar sagte Anas, radiallahu ta'ala, auf Arabisch, قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قومنا قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. Diese Überlieferung ist in die gleich vorlesen ist Sunan at-Tirmidhi überliefert und bei Imam Ahmad, und Tirmidhi sagt, der Hadith ist sahih und hasan und gharib. Anas sagte, die Muhajirun, die Ausgewanderten, die haben gesagt, O Gesandter Allahs, noch nie haben wir Leute gesehen, zu die wir gekommen sind, die uns besser unterstützt und getröstet haben und mehr hergegeben haben als diese Leute. Und sie meinten damit die Ansar aus Medina. Sie haben uns bei allem geholfen, was wir gebraucht haben. Sie haben unsere Grundbedürfnisse alle erfüllt. Wir haben die Befürchtung, Gesandte Allahs, dass sie die gesamte Belohnung bekommen werden. Warum sagt er das? Weil ihr wisst ja, wenn jemand alles für dich tut und dir alle Sachen im Leben ermöglicht und erleichtert, dann besteht doch kein Zweifel, dass diese Person die gleiche Belohnung mindestens bekommen wird, wie die Person, die es gut ausführt. Deswegen, Allah weiß, Yawm al-Qiyama, wie die Waagschalen aussehen werden. Du siehst jetzt zum Beispiel ein gelehrter Sohn so. Das, Masha'Allah, guck mal, der macht das und der macht das und der lehrt und der hat so viel Wissen und der hat so viele Schüler und weiß nicht was. Okay, aber vielleicht ist es die Mutter gewesen, die ihm das beigebracht hat. Oder der Vater. Oder ein bestimmter Gelehrter, der ihm das beigebracht hat, von dem man gar nichts weiß. Sein einziges Produkt war dieser eine Schüler und Alhamdulillah, der Segen war darin. Ja? Vielleicht ist es die Person, die ihn unterstützt finanziell. Eine Person, liebe Geschwister, die 24 Stunden lang mit dem Islam beschäftigt ist, mit Lehren, Unterrichten und Lernen, die braucht irgendwo auch ihre Geldquelle. Ja? Entweder sie ist reich, es gibt Gelehrte, die sind reich. Ja? Die unterrichten, sie haben damit kein Problem. Aber es gibt Gelehrte, die werden unterstützt. Und die unterstützt werden, wir gehen davon aus, dass die Person, die sie unterstützt, inshallah mit guter Absicht, mindestens die gleiche Belohnung bekommt für die Person, die es durchgeführt hat. Also kann sein, Yawm al-Qiyamah, die Sache sieht ganz anders aus, als es in diesem Leben eben aussieht. In diesem Leben denkt man immer, die Person, die Person. Dabei wünschen sich viele Gelehrte, und Allah hat das auch sicherlich für viele von ihnen umgesetzt, dass sie gar nicht bekannt werden. Also manche Leute denken, der Gelehrte ist nur der bekannt ist. Ja? In Wirklichkeit viele Gelehrte, die ihr Wissen dazu gebracht hat, dass sie Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie wirklich wissen, was es bedeutet, über Allahs Religion zu sprechen. Und die haben gesehen, Alhamdulillah, die Pflicht wird erledigt von anderen Leuten. Und sagt, dann ziehe ich mich zurück. Warum soll ich auch noch in die Öffentlichkeit gehen? Warum soll ich lehren? Ich habe Angst zu lehren. Ich behalte das lieber für mich. Nicht im Sinne von, dass er nichts geben will. Nein, aber im Sinne von, er hat Angst zu sprechen, weil die Leute... Natürlich, es ist ja kein Problem, wenn jemand etwas lehrt, was er weiß. Aber ihr wisst ja, oder jeder, der in der Da'wah tätig ist, weiß, dass es ist nicht nur das, sondern je bekannter jemand wird, interessanterweise, je bekannter man wird, desto mehr Fähigkeiten schreibt man ihm zu. Je bekannter eine Person wird, desto mehr denken die Leute, hat er Macht. Und die Leute kommen mit den komischsten Dingen. Ja? Die Leute kommen mit, hilf mir bei das. Dinge, die mit dem religiösen Wissen gar nichts zu tun haben. Der Gelehrte würde sehr gerne viel lernen, viel unterrichten, aber was hält ihn davon ab? Was hält ihn davon ab? Die Leute, die zu ihm kommen mit Problemen, mit Fragen, die ihn übersteigen, die er nicht bewältigen kann. Und was ist die Lösung? Das, entweder er macht weiter, aber die Leute denken schlecht, das ist das Problem. Oder er zieht sich zurück und dann wundert man sich, warum die Person sich zurückgezogen hat. Ja. Aber das erkennt man bei bestimmten Personen, also, aber das versteht man nur, wenn man entweder das Gleiche durchgemacht hat oder wenn man das erfahren hat eben von Leuten, die mit ihm eng zusammen sind. Und deswegen, liebe Geschwister, gehört das natürlich auch zum Respekt den Gelehrten gegenüber, dass man nicht von ihnen Dinge verlangt, die sie nicht machen. Ja, einer kommt zu einem Gelehrten und sagt zu ihm zum Beispiel, kannst du nicht ein gutes Wort eindringen, mein Bruder so und so ist im Gefängnis, hilf ihm rauszukriegen. Weil er denkt, weil er bekannt ist und weiß nicht was, er braucht nur einmal das Sagen ins Mikrofon und zack, der ganze Staat springt für ihn und öffnet die Gefängnistür. Oder andere Beispiele, nein, ist nicht, er sagte, radiallahu anhu, wir haben Angst, dass sie die gesamte Belohnung weggenommen haben, weil wir Muhajirun sind nach Medina gekommen, haben nichts. Sie haben uns alles gegeben, damit wir dort leben können. Jetzt, logischerweise, wenn, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt er, was ist der Autor des Buches, sagt, er wollte nicht, dass die Muhajirun sich beschäftigen mit der Landwirtschaft, so wie es die Ansar gemacht haben, weil die Muhajirun hat er gebraucht für den Dschihad und für andere Dinge. Ja? Und was bedeutet denn das? Das bedeutet ja gerade, dass die Ansar beschäftigt waren mit Dingen, die allen zugute kamen, Alhamdulillah. Und du kannst zuerst auf Reise gehen und wenn du Proviant nimmst, wenn jemand dir zur Verfügung stellt. Und der, der dir zur Verfügung stellt, gibt es einen authentischen Hadith, dass nicht nur der Märtyrer ins Paradies geht, nein, sogar derjenige, der den Pfeil hergestellt hat, mit dem er geworfen hat. Der wird auch mit ins Paradies kommen, obwohl der nichts gemacht hat. Er ist zu Hause gewesen, hat es gemacht und hat es der Person mitgegeben. Ja? Warum? Weil Allah Azza wa Jal, seine Barmherzigkeit ist groß. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist der entscheidende Punkt, wie wir umzugehen haben mit diesen edlen Menschen. Dann sagte er, also als er sagte, als der Muhajir sagte, O Gesandter Allahs, wir haben Angst, dass sie die gesamte Belohnung bekommen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nein. Also ihr braucht keine Angst haben, solange ihr sie lobt und für sie Dua macht. Solange ihr sie lobt und für sie Dua macht. Alhamdulillah. Und die Antwort, die schöne Antwort ist ja, dass diese Antwort nicht nur gilt für sie, sondern die Antwort gilt auch für uns. Die Antwort gilt auch für uns. Wir können mit ihnen im Jenseits zusammen sein, wenn wir sie lieben und ihnen folgen, diesen edlen Menschen, und die Religion so umsetzen und verstehen, wie sie verstanden haben. Und deswegen gehört es zur Aqida. Also wenn man sagt zur Aqida, das heißt, es ist ein sehr wichtiges Element unserer Religion. Nicht nur eine Sache von einfach nur, wie man betet. Nein, es ist eine Sache, die ist fundamental in unserer Religion. In unserem Herzen muss es verankert sein. Ist eben die Liebe zu den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ganz besonders eben zu den Muhajirin und den Ansar. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und Allah lehrt uns das im Koran. Er sagte, bring uns ein Dua bei. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Das heißt, unser Herr, vergib uns und auch unseren Brüdern, die uns im Glauben zuvorgekommen sind. Das heißt, die vor uns schon gläubig gewesen sind. Und dann, wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Und setze in unseren Herzen keinen Hass, keinen Groll gegenüber die gläubigen Menschen. Insofern wird der Glaube eines Muslims erst vollkommen sein, wenn er die Menschen, die früher gelebt haben, auch liebt und mag, mehr als alle anderen Muslime. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam brauchte man ein neues System, um die Herzen miteinander zu vereinigen. Denn die Muhajirin, die hatten auch eine gewisse Stellung in der Gesellschaft. Die Muhajirin, sie sind die Ausgewanderten. Und Allah Azza wa Jalla hat ihnen eine hohe Stellung verliehen. Und sie waren in Medina, als sie in Mekka waren, waren sie Leute, die auch gearbeitet haben und ihr eigenes Brot verdient haben und nicht abhängig waren von anderen und nicht anderen Leuten zur Last gefallen sind, nicht auf andere Leute angewiesen sind. Und ihr wisst, jeder Mensch, subhanallah, jeder Mensch hat einen gewissen Stolz in sich, der es ihm verbietet, die Hand auszustrecken und zu betteln. Ja? Bei manchen Leuten ist es kaputt. Aber normalerweise, der Mensch, er fühlt sich erniedrigt, wenn er andere anbetteln muss und von ihm. Das hat mit Überheblichkeit nichts zu tun, sondern das ist auch islamisch, dass du nicht andere Leute um etwas bitten sollst, wenn du imstande bist, selbst das zu machen. Wie konnte man das lösen? Das musste von oben gelöst werden. Denn die Muhajirin haben ein Problem, die haben nichts. Und die Ansar, ihnen geht es gut. Und sie sind alle Geschwister im Islam. Also hat Allah Azza wa Jal durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam ein System eingeführt, das nennt man auf Arabisch Al-Mu'akhah. Diese Al-Mu'akhah bedeutet auf Deutsch ungefähr die Verbrüderung, wie ihr sicherlich schon kennt. Diese Mu'akhah, ich sage jetzt einfach der Einfachheit halber Verbrüderung, was das bedeutet, werden wir gleich sehen, hat ungefähr stattgefunden im ersten Jahr nach der Hijra. Logischerweise, weil das ja auch dringend war. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer zwischen den Ansar und den Muhajirin verbrüdert. Und sinngemäß gesagt, der von den Ansar und der von den Muhajirin, die bilden jetzt ein Paar. Wie Geschwister. Und der von den Muhajirin, der von den Ansar und bilden wieder ein Paar. Wie Geschwister werden sie ab jetzt behandelt. Also in bestimmten Angelegenheiten. Und zwar in allem, was Hilfeleistung angeht. In allem, was Hilfeleistung angeht, das heißt, wenn einer von den Muhajirin oder von Ansar ein Problem hat, sei es materiell oder spirituell, und er braucht einen Ratschlag oder er braucht Unterstützung in irgendwelcher Hinsicht, dann war dieser Muslim, mit dem er verbrüdert worden war, sein Ansprechpartner. Heutzutage, einfaches Beispiel, wenn eine Frau geschieden wird, wo geht sie zurück? Zu ihrer Familie. Wo soll sie hin? Okay? Sie geht zu ihrer Familie zurück. Das heißt, es ist völlig klar, gesellschaftlich, wer für die Frau aufkommen muss. Wenn eine Frau verheiratet ist mit einem Mann, wer kommt für sie auf, wenn sie ein Problem hat? Der Ehemann. Fertig. Das ist der erste Ansprechpartner. Auch wenn sie sich beschweren geht und sie sagt, mir geht's nicht gut und weiß nicht was, dann erstens fragt man sie, ist sie verheiratet? Ja. Wo ist dein Ehemann? Wie viel verdient er? Warum kommt er nicht für dich auf? Ja? Warum? Weil das ist die Person, die jetzt verantwortlich ist. Genau das gleiche damals. Es war völlig klar, dass wenn der eine ein Problem hatte, dann der andere musste ihm helfen, der mit ihm verbrüdert worden war. Okay? Das heißt, sozusagen war er sozial versichert. Fertig. Ja? Und das ist, wie gesagt, spirituell als auch materiell. Und diese Verbundenheit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hergestellt hat zwischen den Leuten, war jetzt tiefgreifender und stärker verankert und tiefer verwurzelt als die Blutsverwandtschaft. Ja? Weil unter der Blutsverwandtschaft gab es nicht so viele Dinge, die man umsetzen musste. Das ist ein Grund. Zweiter Grund ist, was sie zusammengeführt hat, war nicht das Blut, sondern was sie zusammengeführt hat, war der Islam. Und die Ansar, radiallahu ta'ala anhum, und das ist das, was Allah azza wa jall an ihnen gelobt hat und warum sie auch diese hohe Stellung genießen in unseren Herzen und in den Herzen der Muhajirin damals, sie haben auch tatsächlich das umgesetzt. Denn sie waren ja diejenigen, die das opfern mussten, in erster Linie. Und sie waren diejenigen, die das freiwillig gemacht haben, als Gehorsam Allah Azza wa Jal und seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber, und sie haben das umgesetzt. Und eines der besten Beispiele, das ist sicher, ich bin sicher, dass ihr das alle schon kennt, was sozusagen die gute Beziehung zwischen den Ansar und den Muhajirin auf den Punkt bringt, ist nun einmal die Geschichte von Sa'd ibn Rabi', der Ansari, und Abdurrahman ibn Auf, der Muhajir, radiallahu ta'ala anhumar. Der Ansari Sa'd sagte zu seinem Bruder im Islam, aber jetzt Bruder im Sinne von verbrüdert durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Hör mal zu, Abdurrahman, ich habe viel Vermögen. Dieses Vermögen teile ich jetzt mit dir in zwei Teile auf. Alles, was er hat. Stell dir deine Konto vor in der Schweiz und in Saudi-Arabien und in Deutschland. Egal wie viel Geld du hast, ab jetzt in zwei Teile teilen, du gibst ihm alles. Und du machst es freiwillig. Warum? Weil das ist der entscheidende Punkt, wie ich das, der entscheidende Unterschiede zwischen den Sahaba und uns heutzutage, ist ihr starkes Vorstellungsvermögen. Du kannst auch sagen, der Iman, nennst du, wie du willst. Im Endeffekt, sie glauben an den Koran, wir glauben auch, haben wir gesagt. Alhamdulillah. Aber ihr Iman hat sie so weit gebracht, dass sie das, was Allah Azza wa Jal verspricht und androht, dass sie sich das vorstellt. Und diese Vorstellung bringt sie so weit, dass sie, als würden sie die Paradiesmodelle vor Augen sehen. Und das kennt ihr aus mehr als einem Hadith. Und ich sehe euch ein einfaches Beispiel. Eine Person, wal'iyadu billah, die will, fangen wir anders an. Ihr kennt einen Ofen. Ihr wisst, was ein Ofen ist. Und habt ihr schon mal gesehen, diese Öfen, die mit Feuer betrieben werden, wo innen drin Brot gebacken wird? Hat jemand das nicht gesehen? Ein großer Ofen, wo das Brot wird dann innen reingelegt, damit das Brot durch das Feuer heiß gemacht wird. Dieser heiße Ofen, der Mann, der Bruder, der davor arbeitet, der arme Kerl im Ramadan, hat das anstrengend. Ja? Der schwitzt, weil er muss immer nahe an die Flamme rangehen, und hat dann auch so einen langen Stab, wie man das nennt, ich bin kein Brotbäcker, und dann macht er das Brot drauf und macht das in den Ofen tief rein. Okay? Und der schwitzt, weil der arbeitet neben dem Feuer. Dieses heiße Feuer, du kannst kurz dran gehen und musst dann wieder weggehen. Stell dir vor, jemand sagt, er will etwas machen, was haram ist. Zum Beispiel Zina. Dann sagt man zu ihm, okay, pass auf, mach es ruhig, aber wenn du fertig bist, du musst in diesen Ofen reingehen. Du musst in diesen brennenden, heißen Backofen reingehen. Du musst das Feuer nicht berühren. Du musst daneben nur bleiben. 5 Minuten. Das hält der Mensch nicht aus. Und das hält der Mensch nicht aus, aber diesen Ofen, du kannst dir den vorstellen. Und du weißt, wie heiß es ist. Du kannst ja nicht mal deine Finger an dem Stein machen, wo das Brot dran ist. Ja? Tayyib, was ist der Unterschied dann? Die Hölle ist doch viel heißer. Der Unterschied ist, wie stark man sich das vorstellen kann, das Ganze. Der eine liest Hölle und liest weiter. Der andere liest und stellt sich vor, was das ist. Und stellt sich vor, wenn er davon betroffen ist. Und das führt ihn dazu, die Anordnung Allahs umzusetzen, beziehungsweise sein Verbot aus dem Weg zu gehen. Ja? Und deswegen die Ansar, radiallahu ta'ala anhum, und jeder, der ihnen folgt, wir lesen ja diese Beispiele nicht, dass wir sagen, MashaAllah, und das können wir ihnen sowieso nicht nachmachen. Nein, das kann man ihnen nachmachen. Das kann man ihnen nachmachen. Und Alhamdulillah, das ist das Schöne am Islam, dass dieses Boot von rechtschaffenen Menschen, das Sahaba, du kannst mitmachen, auch wenn sie schon gestorben sind, auch wenn du über 1400 Jahre später lebst. Du brauchst nur das Gleiche machen wie sie oder ähnlich machen wie sie, und schon wirst du mit ihnen zusammen im Paradies sein. Er sagte, pass auf, ich habe ein Vermögen, das teilen wir in zwei Teile, du bekommst die Hälfte, ich bekomme die Hilfe. Das war es noch nicht. Dann sagte er, pass auf, und ich habe zwei Ehefrauen. Ich habe zwei Ehefrauen. Du darfst dir beide anschauen. Und dann suchst du dir die schönere von beiden aus. Ich lasse sie scheiden. Ich trenne mich von ihr. Und wenn ihre Idda, ihre Wartezeit vorbei ist, du darfst sie heiraten. Okay? Das ist, der ist bestimmt nicht egoistisch. Auf Arabisch Anania, Egoismus. Das hat er nicht in seinem Herzen. Auf gar keinen Fall. Und das ist eine Stufe, die diese Leute erreicht haben, mit Allah Azzawajal, mit ihnen zufrieden sein, die Allah beschrieben hat im Koran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Sinngemäß, sie ziehen sie, das heißt die Ansar ziehen die Muhajirin sich selbst vor. Wenn es darum geht, das Gute, wer soll es bekommen? Sie bekommen es. Ich will es nicht haben, er soll es, mein Bruder soll es lieber bekommen, anstatt ich. Ja. Selbst wenn sie dadurch Schaden erleiden würden, heißt der Ei. Selbst wenn sie dadurch Schaden erleiden würden. Na, so ist es auch. Ja. Der Schaden ist da. Du gibst die Hälfte deines Vermögens weg. Du gibst eine von zwei Frauen weg. Du hast einen Schaden dadurch erlitten. Ja, die Frau vielleicht auch. Aber sie ist damit einverstanden. Warum? Weil der Schaden, wenn es einen Schaden gibt, dann warum soll ich ihn nicht übernehmen? Warum soll mein Bruder ihn übernehmen? Das ist nur eins. Die Frage kann keiner beantworten. Die zweite Frage ist, wenn es einen Schaden gibt, welcher ist denn größer? Mein Schaden, dass ich nach zwei Frauen nur noch eine habe? Oder mein Bruder, der als Junggeselle versus gefährlich in der Welt rumläuft? Ja? Ist doch besser, dass er auch verheiratet ist. Insofern, liebe Geschwister, ist dieses Beispiel, was Abdurrahman ibn Auf gemacht hat und Sa'd ibn al-Rabi' radiallahu ta'ala anhumma, ein so schwierig verständliches Beispiel, dass manche Leute sagen, das kann ich nicht verstehen. Ja? Manche Leute sagen, ich kann das nicht verstehen. Wie konnte er das machen? Warum? Weil sie eben erst eine Stufe erreicht haben, die wir nicht erreicht haben. Die zweite Sache ist, das ist die Antwort, oder das war die Position von Sa'd radiallahu anhu, der dieses Angebot gemacht hat. Das war unglaublich. Aber was genauso unglaublich ist, war die Antwort von Abdurrahman ibn Auf. Weil er gesagt hat, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Möge Allah dir deine Familie und dein Vermögen segnen. Zeig mir nur, wo der Markt ist. Zeig mir nur, wo der Markt ist. Das heißt, auch er hat gesagt, warum soll ich meinem Bruder Schaden zufügen? Warum soll ich ihm seine Frau nehmen? Warum soll ich ihm die Hälfte des Vermögens nehmen? Lass ihm alles, wie es ist, und ich erarbeite mir das selbst. Und das ist der Stolz, den ein Mensch natürlicherweise in sich hat. Und wie es in der Überlieferung heißt, also sinngemäß, er hat dann einfach angefangen, Tijara zu machen. Er hat angefangen, Handel zu treiben. Und nach kurzer Zeit sah man ihn, wie er zu essen hatte. Und man nahm an ihm einen guten Geruch wahr. Und was war, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das gesehen hat, dass er an seiner Kleidung, das konnte man Flecken von Parfüm sehen, hat ihn gefragt, woher kommt das? Dann sagte er, ich habe eine Frau von den Ansar geheiratet. Und heiraten, natürlich, wenn man von Null kommt, sich aufsteigt, ist eine große Sache. Viele von uns, die wollen gerne heiraten, die armen Studenten, aber die haben kein Geld. Okay? Das Geld ist einer der entscheidenden Faktoren, die sie davon abhalten, nicht nur zu heiraten, sondern überhaupt erst anzufragen bei jemandem. Weil die sagen, was soll ich fragen? Wenn der mich fragt, was verdienst du, sage ich nichts. Diese Erniedrigung will ich nicht haben. Also fragt er es gar nicht an. So ist es einfach, ist die Sache. Und dann auch was Schönes, er hat nicht nur irgendeine Frau geheiratet, sondern einfach nur Ansar. Das ist auch nicht so einfach, ja, weil stellt euch vor, das ist wie wenn jemand kommt, fremd, von einem anderen Volk. Das ist ein anderes Volk. Das ist nicht alles Araber in dem Sinne, sondern das war ein Stamm, ein anderer Stamm. Fertig. Das ist wie heutzutage ein anderes Land. Dann gibst du ihm deine Frau oder deine Tochter oder deine, weiß nicht wer, und diese Person natürlich, also der Muhajir, der diese Frau heiratet, der hat ja niemanden. Der hat ja keinen Rückhalt. Wenn zu dir, also jemand, der vielleicht Tochter hat, du hast Tochter, ne? So jemand kommt zu dir und möchte deine Tochter heiraten. Ja? Eine der wichtigsten Fragen, oder eine der wichtigen Fragen, denke ich mal, die du dir auch stellen würdest, ist, wie sieht es mit der Verwandtschaft dieses Bruders aus? Also du möchtest wissen, kommt er aus einer guten Familie, kommt er aus einer schlechten Familie, wo sind die Eltern, was arbeiten die Eltern, wie islamisch sind die Eltern? Der hat niemanden. Und das jetzt ihm, diese Person zu geben, ist schwierig. Viele Leute haben mir auch persönlich schon gesagt, oder ein paar zumindest, ich möchte nicht jemandem meine Tochter geben, es sei denn, ich weiß, ich kenne auch seine Familie. Denn wie man sagt, man heiratet nicht nur die Frau, sondern man heiratet eigentlich eine ganze Familie. Und deswegen war es etwas ganz Besonderes, dass er, radiallahu ta'ala anhu, der Abdurrahman, eine Frau geheiratet hat von den Ansar, und sagt der Prophet zu ihm, mach ein Hochzeitsessen, selbst wenn du nur ein Schaf dafür schlachtest. Insofern ist es eine Sunna, dass man ein Essen macht natürlich für bei einer Hochzeitsfeier. طيب, nach dem Adhan machen wir ganz kurz, oder wie heißt es, machen wir Stopp. An dieser Stelle, wir sind fertig. Barakallahu fikum, möge Allah euch belohnen. Er hat sogar Mahar gegeben, liebe Geschwister, als ein Stück Gold. Als Mahar, als Brautgabe, als ein Stück Gold. Möge Allah mit ihm zufrieden werden. Sallallahu ala nabina Muhammad.